kva, du shisht da, du ba cup of fly. Du machst kein Schnapp, packst dich ab, laber keine Scheiß. Ich kack ab, voll auf Falk, Haare trotzdem nice. Mach's auf krass, doch hast Angst, was das für ein Slide. Komm auf die Bühne, Gitarre dabei, nicht weil ich spielen kann, sondern nur für den Vibe. Ich weiß, man, deine Bitch ist nicht materialistisch, hab sie gefickt ohne einen Schein. Knapp über 10.000 Follower Instagram, doch wenn ich rausgeh, sind Bitches am Kreis. Ich mach kein Feature mit dir, frag mich nicht mehr warum, weil mein Ruf kaputt geht und nicht dein. Ich geh raus, all night. Letzten Abdruck meiner Dogmas auf deiner Pro-